Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 30, Vers 6. Sein Zorn trifft uns einen Augenblick, doch seine Güte umgibt uns unser Leben lang. Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Gott segne dieses Wort. Niemals allein. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalm 30, Psalm Davids, aus dem Alten Testament, lernen wir, dass wir niemals allein sind, dass Gott immer mit uns ist. Dieses ist entscheidend hier wichtig zu verstehen, dass dies bezieht sich auf Menschen, die zu Christus gekommen sind. Und die Einladung ist da, dass wir zu Christus kommen, als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und wenn es jetzt hier von Zorn die Rede ist, also Gottes Zorn, dann ist damit nicht gemeint, dass Gott uns böse ist, dass Gott uns nicht wohlgesonnen ist oder so. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wenn wir als in einer persönlichen Beziehung zu Christus kommen und eine persönliche Beziehung mit Christus eingehen, unserem Herrn Jesus Christus, dann sorgt sich unser himmlischer Vater, also unser Herr Jesus Christus, um uns und hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung zu ihm zu wachsen. Und so ist es eben so, dass wir zwar ja, seinem Zorn sozusagen ausgesetzt sind, aber das ist nicht zornig im Sinne von menschlicher Zorn, sondern das ist Gott, der uns reift und wir gedeihen in Jesus Christus, ja, in unserer Beziehung zu ihm. Und manchmal lässt er solche Sachen zu, auch Schwierigkeiten, Sorgen, Kummer, ja, aber wir können als Christen oder auch nur als Christen die Wahrheit wahrnehmen, die im anschließenden Teil des Verses ist, wo die Nacht noch ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Und das bedeutet eben, dass wir zwar hier Kummer haben und auch wirklich weinen hier im Leben, aber wir haben Gottes Versprechen, dass am Morgen die Freude kommt. Und das ist dann manifestiert am jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus wiederkommt und wir aber auch schon jetzt, die wir als reuige Sünder zu ihm kommen, dass er uns hilft mit Kummer und Sorgen. Und das ist die Einladung, dass wir jetzt schon zu ihm kommen. Nicht, wenn wir sterben oder hoffen, dass dann irgendwas passiert. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu Christus zu kommen. Und das ist jetzt. Und das muss so sein. Und das ist eben das Entscheidende, dass Menschen eben von Christus lernen, wer Jesus Christus ist, Gott im Fleische, und warum er gekommen ist, um an unserer Stelle zu sterben, für alle unsere Sünden. Und nur in und durch Christus, in unserer persönlichen Beziehung zu ihm, haben wir dann diese Versprechen des ewigen Lebens und können das auch wahrnehmen, dass wir eben erlöst sind für alle Ewigkeit. Und nur dadurch, es gibt keinen anderen Weg. Und das ist das, was uns auch die Bibel lehrt und zeigt. Und das ist eben die absolute Wahrheit, die wir auch nur in Gottes Wort in der Bibel haben. Ja. Lest dazu nochmal Johannes, im Evangelium, Johannes Evangelium, 14. Kapitel, Vers 6 und Johannes 15. Kapitel, Vers 5. Lest das nochmal nach, was da steht. Da haben wir die absolute Wahrheit in und durch Jesus Christus. Wir sind also niemals allein und in der Offenbarung, ja, lernen wir auch dann zum Ende der Offenbarung, dass unser Jesus Christus selber uns alle Tränen vom Gesicht wischt. Und das ist also auch etwas, wo wir Kummer und Sorgen und auch viel auch Weinen in unserem Leben und auch Leid erfahren, sehr viel Leid erfahren in unserem Leben auch, oft durch andere Menschen, aber wie auch die Situation sein mag, zu guter Letzt haben wir Gottes Versprechen, dass er selber uns die Tränen dann aus dem Gesicht wischt, wenn er uns in sein Himmelreich willkommen heißt. Und auch hier noch das Versprechen, dass die Nacht eben, ja, wenn es dunkle Nacht ist, dass wir Tränen haben, aber am Morgen, dass die Freude kommt. Und das ist nochmal also anders dargestellt hier, anders ausgedrückt, aber es ist im Prinzip dasselbe, dass wir Gottes ewiges Versprechen haben, in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist ganz egal, wer ihr seid. Mann und Frau, jung und alt, Bube, Mädchen, junge Mädchen, gesund, krank, arm, reich, macht keinen Unterschied. Das Wichtigste ist, zu Christus zu kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Und darauf kommt es an. Und so sind wir niemals allein, zeitlebens und dann auch in aller Ewigkeit. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, auch dass wir niemals allein sind, aus dem Psalm 30, hier aus dem Alten Testament. Und dass du uns dein Versprechen gibst, immer bei uns zu sein, wir, die wir als Reuegesünde zu dir kommen. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und dich eine persönliche Beziehung mit dir, unserem Jesus Christus, eingehen. Darauf kommt es an und du uns dann hilfst, zeitlebens, wir, die wir in dir wachsen, in Jesus Christus, und dass unsere Herzen dir ausgerichtet sind und du in und durch uns wirken kannst. Und das in Weisen, du weist uns dann den richtigen Weg. Und das ist oft und ja auch anders, wie wir uns das überhaupt vorstellen können und überhaupt vorstellen. Ja. Aber wir haben dein Wort und das ist die Bibel. Und jedes Versprechen können wir als Christen wahrnehmen. Und wir danken dir für dein Wort und für all das, was du für uns am Kreuz getan hast. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.